Donnerstag, 10.54 Uhr, Harrods, Knightsbridge, London. Ach, Verzeihung. Ja? Können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Ich suche ein Geschenk für einen kleinen Jungen. Ich hoffe doch. Wie klein ist er denn? So circa 4 Monate. Ein Baby. Ja. Wie wär's mit einem Greifspiel? Hat er schon. Anziehsachen? Mm-mm. Ein Teddybär. Ein Teddy, ja. Davon haben wir jede Menge. Hier vorne links und dann bis zur Wand. Die Bären stehen direkt neben den Puppen. Fein, dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Gern, Madame. Die junge Chinesin mit dem aparten Lächeln drehte sich um und schlenderte durch die mit Spielwaren überquellenden Regale des Superkaufhauses Harrods. Shao war vor noch nicht allzu langer Zeit nach London übergesiedelt und hatte ausgerechnet hier, viele tausend Meilen von ihrer Heimat entfernt, einen Landsmann getroffen, von dem sie hoffte, dass er ihr Partner fürs Leben werden würde. Zuko, ein Bodyguard, Detektiv und Karatekämpfer in einer Person, mit einem ziemlich ausgefallenen Beruf. An der Seite seines Freundes John Sinclair jagte er Wesen, die in dem Weltbild einer technisierten und sich selbst überschätzenden westlichen Kultur praktisch nicht existierten, nämlich Geister und Dämonen. Shao, die von Haus aus ein gesundes Verhältnis zu den Dingen über dem Leben besaß, vertraute auf Zukos Erfahrung, wenn er, wie jetzt mal wieder, außer Landes unterwegs war. Sie fühlte sich nicht einmal einsam, denn Sheila Connolly, deren Mann Bill ebenfalls mit Zuko und John gegen das Böse kämpfte, hatte sich geradezu rührend um sie gekümmert. Und wenn die Chinesin mal allein durch London bummelte, suchte sie immer nach einer Kleinigkeit für Sheilas Nachwuchs, den kleinen Johnny. So stand sie nun mit staunendem Blick vor einer gigantischen Auswahl an Teddys in jeder Größe und Farbe. Jetzt verstehe ich, warum die Queen hier einkauft. Sie haben ja wirklich alle Bären der Welt hier versammelt. Zuerst dachte Shao, der Mann, der von der Seite auf sie zustürzte, wollte sie überfallen. Doch dann sah sie das leichenblasse Gesicht und ein mit Todesangst erfülltes Augenpaar starrte sie an. Hey Mann, was ist mit Ihnen? Helfen Sie mir. Die Puppen, sie leben. Oh mein Gott, ein Arzt! Wir brauchen einen Arzt! Ganz ruhig. Hilfe ist unterwegs. Zu spät. Große Gefahr. Voodoo. Was ist hier los? Dieser Mann. Er braucht dringend Hilfe. Mein Gott, wer hat ihm das Messer in den Rücken gestoßen? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn erst bemerkt, als er mir in die Arme fiel. So tun Sie doch was! Er ist tot. Oh nein. Verdammt. Ein Mord im Harrods, das hat uns gerade noch gefehlt. Wie bitte? Wilson! Ja, Sir? Räumen Sie die Abteilung, aber diskret. Beruhigen Sie die Kunden und sorgen Sie dafür, dass sie verschwinden und weiterkaufen. Ja, Sir. Sind Sie noch zu retten? Hier liegt ein Toter und Sie denken nur an das scheiß Image. Bitte beruhigen Sie sich, das ist mein Job. Rufen Sie die Polizei, Herrgott, nochmal! Psst, nicht so laut. Die ist schon informiert. Ach ja? Ja. Sehen Sie, diesen Sender habe ich vorhin betätigt. Er funkt ein Signal an die Behörden. Ah, damit alles schön diskret abläuft, nicht wahr? Sie müssen verstehen, Mrs. Mein Name ist Shao. Gut, Mrs. Shao. Mein Name ist Clint Cassidy. Ich bin hier der Kaufhausdetektiv und ja, auch verantwortlich für das Ansehen des Hauses. Genauso wie für die Sicherheit der Kunden. Was glauben Sie passiert wohl, wenn hier eine Panik ausbricht, hm? Also, nochmal. Haben Sie den Mörder gesehen? Sie sind nur der Detektiv? Ja. Dann brauche ich Ihnen keine Auskunft zu geben. Bitte. Dann warten Sie, bis die Polizei da ist, aber... Das werde ich. Shao wandte sich ab und ließ den Detektiv, angewidert von dessen Gefühlsarmut, einfach stehen. Zerstreut wanderte sie an den Regalen mit den Puppen entlang, rief sich immer wieder die letzten Worte des Toten ins Gedächtnis. Er hatte von Puppen gesprochen, von lebenden Puppen. Was hatte er damit gemeint? Etwa die Kinderpuppen vor ihr? Shao griff in die Regalwand, holte eine Babypuppe heraus und betrachtete sie von allen Seiten. Harmlos, süß, wie all die anderen. Vielleicht hatte der Sterbende nur fantasiert. Shao hielt das Spielzeug dicht vor ihr Gesicht, blickte konzentriert in die toten, starren Glasaugen. Mrs. Shao? Mann, haben Sie mich erschreckt. Die Polizei ist da und sie möchte Sie gern sprechen. In Ordnung. Sie brauchen keine Angst zu haben. Am besten, Sie sagen nur, dass der Mann Sie... Ich weiß selbst, was ich zu sagen habe. Danke. Die Chinesin lief zurück zu dem Toten, um den sich nun ein Arzt und mehrere Bobbys versammelten. Sie ahnte, dass der Detektiv ihr nachschaute. Was sie aber nicht wusste, war, dass ein lauerndes Grinsen seine Mundwinkel umspielte. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Donnerstag, 4.10 Uhr morgens, unter dem Polizeirevier auf der 123. Straße, New York. Da! Seine Hand! Schneller, Bill! Schneller! Ja! Pass auf seinen Kopf auf! Ja! So ist es gut! Da! Greif seine Arme! Okay, auf drei! Eins, zwei, drei! Ja. Wir haben ihn! Leg ihn da rüber! Vorsichtig. Ja. Und? Puls ist da. Nicht gerade stark, aber er lebt. John. John, hörst du mich? Komm schon, John. Fall uns jetzt bloß nicht in ein Koma. Verdammt, wach auf. Oh. Er kommt zu sich. Warum lasst ihr mich denn nicht schlafen? John, kannst du deine Beine bewegen? Hm? Deine Beine, John. Ja, doch. Komm, hoch mit dir. Ja. Nicht so schnell. Hey, nicht einschlafen. Na, warum zerrt ihr so an mir rum? Du warst verschüttet, Partner. Wir müssen wissen, ob mit dir alles in Ordnung ist. Hast du irgendwo Schmerzen? Im Unterleib vielleicht? Nein, ich bin okay. Bist du sicher? Ja, glaub schon. Ich hab nur so einen weißen Schleier vor den Augen. Das vergeht. Und mir ist irgendwie... John? Oh, verdammt, ich... Das sieht mir aber ganz nach einer Gehirnerschütterung aus. Oder das ist das Wasser aus dem Hudson River. Er hat Wasser aus dem Hudson River getrunken? Du liebe Zeit. Jemand sollte Jane warnen. Jane? Ach, du meinst, weil... Könntet ihr bitte mal aufhören? Hallo, du kannst ja schon wieder meckern. Wie lange war ich weg? Oh, wir graben seit circa 20 Minuten. Dann haben wir ja noch jede Menge zu tun. Na, ruh dich aus. Wir schaffen das auch ohne dich. Sei dir mal nicht so sicher. Ich hatte den Eindruck, das gesamte Polizeirevier fällt mir auf den Kopf. Wir hatten Glück, dass nicht alles eingestürzt ist. Noch nicht. Früher oder später wird man uns hier rausholen. John, ist Sinistro entkommen? Ja, ich habe ihn die Leiter raufklettern sehen, kurz bevor der Gang runterkam. Mist. Es gibt Schlimmeres. Immerhin haben wir Bill rausgehauen. Ich schätze, ich bin euch was schuldig. Nicht der Rede wert. Ich fand's irgendwie groß, einen Dämon mal so richtig aufs Kreuz zu legen. Sag mal, Zuko, funktioniert dein Handy? Keine Chance, wir sind viel zu tief unter der Erde. Psst, wartet mal. Ich glaube, ich hab da was gehört. Ja, da draußen ist jemand. Hallo, ist da wer? John, sind Sie da? Das ist Captain Hamilton. Hier, Captain, wir sind hier unten. Komm, Zuko, fass mit an. 2 Stunden später öffnete die erste Spitzhacke das Loch zu unserer Befreiung. Frische Luft drang durch die Öffnung und ebenso erschöpft wie erleichtert verließen wir das Gewölbe. Ein wahrlich nervenaufreibendes Abenteuer lag hinter uns. Wir hatten Bill Connolly buchstäblich in letzter Sekunde aus den Händen des kopflosen Dämons Sinistro befreien können. Doch wir wussten, dass der Fall damit nicht zu den Akten gelegt werden konnte. Sinistro war angeschlagen und das machte ihn noch gefährlicher. Die Frage war nicht ob, sondern wie bald er wieder zuschlagen würde. Donnerstag, 13.29 Uhr, London, in der Wohnung von Privatdetektivin Jane Collins. Schau, Mensch, du bist ja kalkweiß. Danke, dass ich vorbeikommen durfte. Na, das ist doch wohl keine Frage. Möchtest du was trinken? Oh, ja, einen doppelten. Wovon? Egal, Hauptsache hochprozentig. Verstehe. Setz dich. Danke. Habe ich dich vorhin am Telefon richtig verstanden? Ein Mord bei Harrods? Ja, und der Mann ist in meinen Armen gestorben. Himmel, das muss ein ganz schöner Schock gewesen sein. Halb so schlimm. Immerhin bin ich ja noch am Leben. Hier, dein Brandy. Danke, Jane. Aber was mich wirklich stutzig macht, waren die letzten Worte des Toten. So? Er redete nur undeutlich, verstümmelt. Etwas von lebenden Puppen und einer großen Gefahr. Von Voodoo. Naja, Voodoo und Puppen haben traditionsgemäß eine Menge gemein. Nein, nein. Ich glaube, er meint etwas anderes. Was denn? Also, es hört sich ein wenig verrückt an. Ich bin einiges gewohnt, weißt du? Na gut, dann halte ich fest. Der Mann ist in der Puppenabteilung ermordet worden. Du glaubst, dein Spielzeug hat den Mann niedergestochen? Ist wohl eher unwahrscheinlich, oder? Was ich damit sagen will, ist, dass dir kein Mensch glauben wird. Deshalb habe ich der Polizei gegenüber auch nichts davon erwähnt. Das ist gut. Hast du den Namen des Toten? Ja, ich habe ihn auf dem Revier aufgeschnappt. Gilbert Crest. Dürfte nicht schwierig sein, herauszufinden, wo der Kerl gewohnt hat. Du willst in seine Wohnung? Ohne John oder Zuko? Die sind beide in New York. Aber sollten wir sie denn nicht wenigstens informieren? Ja, du hast recht. Ich habe eine Nummer von... Moment, schau. Ich bin gleich wieder da. Und? Wer war's? Offensichtlich ein heimlicher Verehrer. Ein Paket? Einsam und verlassen auf dem Flur. Und ohne Absender. Bekommst du sowas öfters? Nicht wirklich. Da ist auf jeden Fall was drin. Ich mach's mal auf. Warte! Was ist, wenn das Ding explodiert? Schau, ich kann doch nicht jedes Paket durchleuchten lassen. Wenn das hier eine Bombe wäre, dann hätte ich... Ohne Vorwarnung war eine albtraumhafte Kreatur aus dem halb geöffneten Karton geschnellt. Eine Puppe, eine lebende Puppe. Und in ihrer kleinen rechten Faust blitzte ein Rasiermesser. Vorsicht, schau! Weg mit dem Messer! Hab ich dich, du Biest! Vorsicht, Jane, sie beißt! Ist es denn... Sie kann sprechen! Was hast du gesagt? Die Mikro wird euch töten! Jane, bist du in Ordnung? Ich bin okay. Was ist mit dir? Alles klar. Hast du das gesehen? Ja. Der Kopf ist regelrecht auseinandergeplatzt. Verstehst du das? Kaum. Vielleicht war das Ding darauf programmiert, sich bei Versagen selbst umzubringen. Aber wieso schickt man dir eine Puppe? Gute Frage. Bist du vom Polizeirevier aus direkt zu mir gefahren? Ja. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man dich verfolgt hat. Die Puppe war für mich? Du warst die Letzte, die mit diesem Gilbert Cress vor seinem Tod geredet hat. Vielleicht befürchtet man, dass er dir etwas Wichtiges erzählt hat. Das heißt, ich werde verfolgt? Nein, schau. Wir werden verfolgt. Was hast du vor? Ich sag nur kurz John Bescheid, dass seine kleine Freundin mal wieder in Lebensgefahr schwebt. Dienstag, 17.23 Uhr. Hauptquartier der City Police, New York. Dann ist Sinestro schon in London? Offensichtlich. Jane hat seinen Namen ganz deutlich aus dem Mund der Puppe gehört. Und was wollen Sie jetzt unternehmen? Nun, ich schätze, hier gibt es für uns nicht mehr viel zu tun. Richtig. Die roten Henker sind erledigt. Und die Horrorcops auch. Ich nehme an, Sie wollen die nächste Maschine zurück nach London nehmen. Ja, bitte. Kein Problem, ich werde alles veranlassen. Ein Hubschrauber bringt Sie zum Flughafen. Vielen Dank, Captain Hamilton. Das ist das Mindeste. Sie haben uns eine ganze Menge Arbeit abgenommen. Wenn ich könnte, würde ich Sie begleiten. Wir werden uns wiedersehen, ganz sicher. Das hoffe ich. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Heimflug. Danke. Danke, Sir. Ach, John, da draußen wartet noch jemand auf Sie. John! Laurie! Du musst wieder los? Ja, in London brennt's schon wieder. Ach, Mann. Wenn du das nächste Mal nach New York kommst, dann bitte nur, um Urlaub zu machen, ja? Ich glaube, das würde mir auch besser gefallen. Garantiert. John, Wir müssen. Ja, also, Laurie. Ich verstehe schon. Komm gut nach Hause, John. Wir umarmten uns noch ein letztes Mal, dann machte ich mich mit meinen Freunden auf den Weg zum Dach des Polizeigebäudes. Als ich kaum 2 Stunden später durch das Fenster der Boeing die prächtige Skyline von New York langsam verschwinden sah, stieg in mir das wohlige Gefühl auf, Freunde dort unten zu haben. In der Stadt, die niemals schläft. Auch Bill und Zuko schauten nach draußen. Uns allen war klar, dass wir nun das Schlachtfeld wechselten und dass der entscheidende Kampf unmittelbar bevorstand. Donnerstag, 14.36 Uhr, London, in der Wohnung von Privatdetektivin Jane Collins. Wop, na das war ja leicht. Auf was für einer Website bist du denn da? Besser, du erfährst es nicht. Warum? Weil du dich sonst strafbar machst. Oh. Wow. Dieser Chris hat ja einiges auf dem Kerbholz. Was denn? Überfälle, Erpressung. Ein echter Kleinganove. Steht da auch, was er offiziell gemacht hat? Ja. Er war Sänger. Ist in einer kleinen Spelunke in Soho aufgetreten. Der Laden ist letzte Woche pleite gegangen. Dann kann er aber nicht besonders gut gewesen sein. Hier ist seine Adresse. Summer Street 34. Schlimme Gegend. Sollen wir hin? Besser erst zur Rush Hour, dann ist mehr Betrieb auf den Straßen. Außerdem, was heißt hier wir? Na hör mal, du brauchst doch jemanden, der auf dich aufpasst. Überredet. Aber für alle Fälle nimmst du das hier mit. Was ist das? Eine gnostische Gemme. John hat sie mir mal geliehen. Sie schützt ihren Träger vor dem Einfluss des Bösen. Auch vor einer lebenden Puppe? Keine Ahnung. Aber im Zweifelsfall würde ich es nicht drauf ankommen lassen. Donnerstag, 16.59 Uhr. Harrods, Knightsbridge, London. Also gut, Mädels. Der Laden hier macht in 2 Stunden dicht. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hey, wollt ihr nun dazugehören oder nicht? Antje hat mal wieder Angst, erwischt zu werden. Hab ich gar nicht. Keine Sorge, ihr seid nicht die Ersten, die eine Nacht im Harrods verbringen. Das haben andere auch schon gemacht? Die ganze Clique, was glaubt ihr denn? Manchmal machen wir das sogar freiwillig. Nur so, zum Spaß. Cool. Und morgen früh wisst ihr warum. Es ist echt aufregend. Wie willst du denn checken, ob wir wirklich die ganze Nacht über hier waren? Das ist leicht. Jede Nacht um die gleiche Zeit passiert hier etwas, von dem nur jemand wissen kann, der es gesehen hat. Was denn? Netter Versuch, Chris. Gibt es sonst noch was, worauf wir achten sollten? Ja. Wartet auf den Toiletten im 2. Stock, bis die 1. Putzkolonne fertig ist. Die wischt nämlich nur den Boden und kommt nicht in die Kabinen. Dann macht ihr, dass ihr rauskommt und euch in den Verkaufsräumen versteckt. Okay. Aber nur im 2. Stock. Da sind um die Zeit noch keine Wachen. Verstanden. Gut, ich bin dann weg. Wir sehen uns morgen früh um 10, ja? Ich hoffe doch. See you later. Und pass schön auf die Wärter auf. Kann er das nicht noch lauter durch die Gegend rufen? Der Kerl da guckt schon ganz komisch. Hey, relax. Ist doch echt eine geile Aktion hier, oder? Oh, ja, klar. Aber ich habe jetzt schon voll das Herzrasen. Mann, ist doch klasse. Pures Adrenalin. Ja, pures Adrenalin. Komm, lass uns eine Kleinigkeit essen, bevor wir uns verkrümeln. Chris und Antje schlichen zu den Aufzügen und fuhren ins Untergeschoss. Ein aufgeregtes Kribbeln durchfuhr die beiden 16-Jährigen. Eine Nacht im Harrods. Nie hätten die kontaktfreudigen Mädchen aus Dortmund damit gerechnet, so aufregende Ferien in London zu verbringen. Oder einen so gut aussehenden Jungen wie Don Graves, den 19-jährigen Anführer der Clique, zu treffen. Dabei ahnten sie nicht, dass ihr Schwarm einige Stockwerke über ihnen bereits in Position ging. Er wollte die Mädchen nach allen Regeln der Kunst erschrecken, so wie es Brauch bei der Mutprobe war. Doch es sollte alles ganz anders kommen. Donnerstag, 17.25 Uhr, Summer Street, London. 30, 32, ja, 34, da ist es. Ach du liebe Zeit. Ich hatte dich gewarnt. Gilbert Kress war ein heruntergekommener Ganove. Warum werden solche Häuser nicht abgerissen? Solange noch Menschen darin wohnen. Komm, lass uns aussteigen. Jane und Shaw gingen auf ein völlig verwahrlostes Backsteinhaus zu. Die Fassade wies zahlreiche Risse auf, die offenstehende Eingangstür war zerkratzt und die Fenster waren mit einer dicken, schmierigen Schmutzschicht überzogen. Die Hygiene schien hier zu Beginn des letzten Jahrhunderts ebenso stehen geblieben zu sein wie die Menschenwürde. Die Wohnung von Gilbert Cress lag auf der zweiten Etage. Als sich die beiden Frauen der Wohnungstür näherten, verhärtete sich Janes Gesicht. Ich hab's mir doch fast gedacht. Was denn? Die Kollegen von der Polizei waren schon da. Woher weißt du das? Siehst du die dunklen Flecken da am Türpfosten? Und das sind Reste von Magnesiumpulver, wie man es zum Sichern von Fingerabdrücken benutzt. Was du so alles weißt. Scheint niemand da zu sein. Und jetzt? Mal sehen, ob ich die passenden Schlüssel dabei habe. Ist das nicht illegal? Wieso? Wir wollen doch nichts stehlen. Komm, schnell. Das riecht ja ziemlich übel hier. Es würde mich nicht wundern, wenn hier irgendwo eine tote Katze rumliegt. Was sind denn das für komische Schnitzereien auf der Fensterbank? Scheint irgendwas Rituelles zu sein. Voodoo? Vielleicht. Mal sehen, was in dem Schrank da ist. Sind das Schrumpfköpfe? Ja, das gefällt mir gar nicht. Warum? Weil mir John am Telefon etwas von einem Schrumpfkopf erzählt hat. Also hängt der Mord mit Johns Fall zusammen? Bestimmt. Wir sollten warten, bis er gelandet ist. Genau. Lass uns gehen. Ja. Wohin so eilig? Jane und Shao schraken zurück. Der dunkelblonde Mann, der den Frauen vor der Tür aufgelauert hatte, hielt eine 44er Thompson in seiner Rechten und sein Gesichtsausdruck verriet, dass er die Waffe ohne zu zögern abfeuern würde, wenn man seinen Befehl nicht Folge leistete. Mit einem anmaßenden Lächeln auf den Lippen betrat er die Wohnung und sprach Shao an. So sieht man sich wieder. Wer ist das? Clint Cassidy, der Detektiv aus dem Kaufhaus. Wie schön, dass du dich an meinen Namen erinnerst. Und jetzt ab auf das Sofa. Ich stehe lieber. Halt dein Maul und setz dich. Na gut, dann setzen wir uns eben. Markier hier bloß nicht die Taffe oder ich blas dich weg. Das mit der Puppe waren Sie, oder? Natürlich, ich hab dich verfolgt. Warum? Weil mir deine große Klappe von Anfang an nicht gefallen hat. Das heißt, dass Sie die Puppen kontrollieren? Das heißt, dass es an der Zeit ist, meinen Job zu erledigen. Sie wollen uns erschießen? Du merkst doch alles. Aber wieso haben Sie... Du brauchst es gar nicht zu versuchen. Gute Nacht, Ladies. Nein! Nein! Nicht! Ich hatte den ganzen Flug über geschlafen wie ein Toter. Und als wir in London landeten, fühlte ich mich frisch wie schon seit langem nicht mehr. Kaum, dass wir durch den Zoll waren, verabschiedete sich Bill hastig und verschwand mit einem Taxi. Ich konnte es ihm nicht verübeln, dass er so schnell wie möglich zu seiner Familie wollte. Wir versuchten Jane und Shao zu erreichen, doch beide gingen nicht ans Telefon. Das machte mich unruhig, denn ich kannte Janes Eifer, wenn es galt, einen Fall zu lösen. So beschlossen Suko und ich zunächst zum Yard zu fahren, um uns auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. Es war bereits nach 19 Uhr, als wir eintrafen, und weder Sir James noch Glenda waren da. Mir blieb also nichts anderes übrig, als den Kaffee wieder mal selber zu kochen. Okay, der Ermordete hieß Gilbert Cress. Der Bericht der Pathologie liegt noch nicht vor. Gibt es schon ein Motiv? Kein konkretes, aber der Kerl hatte jede Menge Dreck am Stecken. Sieh mal. Oh, da braucht man nicht lange zu suchen. Sicher nicht. Cromwell leitet die Ermittlungen. Er hat die Wohnung des Toten schon durchsucht. Ich rufe ihn mal an. Arbeitet er denn noch? Vielleicht. Ich schalte auf Mithören. Cromwell? Namens Mike. Sinclair hier. Hey, Sie sind schon wieder da. Noch nicht lange. Wie war New York? Anstrengend. Hören Sie, die Mordgeschichte im Harrods? Ja? Die Bekannte eines Freundes von mir ist wohl in die Sache verwickelt. Inwiefern? Der Tote ist in Ihren Armen gestorben. Ach, dann meinen Sie diese Schau? Ja. Wie weit sind Sie mit dem Fall? Es geht so. Cress hatte viele Feinde. Haben Sie was in seiner Wohnung gefunden? Außer ein paar Skulpturen und Schrumpfköpfen nichts. Schrumpfköpfe? Ja, Sie ahnen gar nicht, wie sehr es in dieser Bude gestunken hat. Und sonst ist Ihnen nichts aufgefallen? Nein, die Wohnung war sogar ziemlich aufgeräumt. So aufgeräumt, als hätte jemand Spuren verwischt, was? Könnte sein, aber... Um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir haben Mrs. Shaw von der verdächtigen Liste gestrichen. Na, dann kann ich meinen Freund ja wohl beruhigen. Bestimmt. Alles klar. Danke, Mike. Viel weiter sind wir jetzt auch nicht. Ob die Schrumpfköpfe was mit Sinistro zu tun haben? Keine Ahnung. Sollen wir sie uns mal ansehen? Also wenn Cromwell sagt, die Wohnung war sauber, dann brauchen wir gar nicht erst hinzufahren. Er arbeitet ziemlich sorgfältig. Bleibt noch das Harrods. Dasselbe wollte ich gerade auch vorschlagen. Nach allem, was Jane mir erzählt hat, werden wir dort noch die ein oder andere Überraschung erleben. Verstehe. Dann lassen wir heute Nacht mal gehörig die Puppen tanzen. Sinistro? Meister? Bist du da? Ja. Ich habe die beiden Frauen, wie du es befohlen hast. Das ist gut. Du hättest ihre Gesichter sehen sollen, als ich die Waffe abgefeuert habe. Sie hatten nicht die geringste Ahnung, dass ich nur Gas darin befand. Wenn sie aufwachen, glauben sie sicher, sie wären tot. Dein abgrundtiefer Sadismus verleiht deinen Handlungen eine überzogene Brutalität. Danke, Meister. Ich tue mein Bestes. Dann lass uns nun meine Rache vollenden. Es wird eine rabenschwarze Nacht für das Sinclair-Team werden. Donnerstag, 19.34 Uhr. Harrods, Knightsbridge, London. Sind sie weg? Ich glaube schon. Dann lass uns schnell von hier verschwinden, bevor die zweite Kolonne kommt. Ja. Alles war genau, wie Don Graves es den beiden beschrieben hatte. Die Putzfrauen kamen, wischten den Flur und gingen wieder. Chris und Antje liefen auf Zehenspitzen durch die Tür zurück in die Verkaufsräume. Das Licht war inzwischen viel gedämpfter und es würde nicht mehr lange dauern, bis die Computer die Nachtbeleuchtung einschalteten. Die Mädchen kauerten sich hinter eine mit einem großen weißen Tuch abgedeckte Vitrine und orientierten sich. Bleiben wir hier? Wir können noch in die dritte Etage gehen. Was gibt's denn da? DVDs und Videospiele. Mann, die werden die Geräte doch nicht anlassen. Spielzeug. Warum nicht? Alles besser, als sich die ollen Möbel hier anzugucken. Komm. Auf Zehenspitzen schlichen sie durch die endlosen Gänge, fühlten, wie das Blut in ihren Adern prickelte. 2 Minuten später erreichten sie die großen Glastüren, die zum Treppenhaus führten. Mann, hoffentlich sind die nicht verschlossen. Das werden wir gleich wissen. Siehst du? Psst, hör mal. Die Mädchen standen starr in der offenen Tür, wagten nicht, sich zu bewegen. Von unten sahen sie plötzlich ein schwaches Licht, das immer heller wurde. Nur nicht die Nerven verlieren, schoss es Chris durch den Kopf. Sie durfte die Tür jetzt nicht loslassen, denn das Zuschnappen der Verschlussvorrichtung könnte sie verraten. Die Schritte kamen näher, der Lichtkegel wurde immer größer. Antje konnte inzwischen ihr eigenes Herz hören, wie es immer lauter in ihrem Brustkorb pochte. Und natürlich fing ausgerechnet in diesem Moment ihre Nase an zu kitzeln. Geistesgegenwärtig ergriff Chris die Nasenflügel ihrer Freundin und drückte sie im letzten Moment zu. Das war knapp. Oh, ich dachte, der kommt drauf. Viel hätte nicht gefehlt. Oh, danke, Chris. Beinahe hätte ich uns verraten. Wow. Pures Adrenalin. Komm, lass uns weitergehen. Don Graves kannte Harrods natürlich viel besser als die beiden Deutschen. Es bereitete ihm keine Schwierigkeiten, den Wärtern auszuweichen, denn er kannte ihre Touren beinahe schon im Schlaf. Während der junge Mann geschickt vom Erdgeschoss aus in die erste Etage wanderte, zog er aus seiner rechten Hosentasche eine weiß-gelbe Totenkopfmaske aus Latex und zog sie sich über. Jetzt begann der eigentliche Spaß. Er musste die Mädchen aufspüren. Dabei ging er systematisch vor. Erst die Duftwässerchen, dann die Damenklamotten, Schuhe, Babywaren, Spielzeugabteilung. Kaum, dass er das erste Regal der Parfümerie erreicht hatte, hockte er sich dahinter und lauschte konzentriert. Nichts. Er musste weiter zur Modeabteilung. Schnell huschte er aus seiner Deckung und lief zum Flur. Boah! Don hatte das Gefühl, einen Schlag mit dem Hammer bekommen zu haben. Vor ihm stand, mitten auf dem Flur, eine Gestalt wie aus einem Albtraum. Ein großer, in einen schwarzen Mantel gehüllter Mann und auf seinen Schultern saß kein Kopf. Sekundenlang starrten sich beide an. Dann verschwand die Erscheinung ebenso schnell, wie sie aufgetaucht war. Was zum Teufel? Werde ich jetzt verrückt, oder? Don Graves schüttelte den Kopf. Entweder hatte ihm seine Fantasie einen Streich gespielt oder ein anderes Mitglied der Clique war ebenfalls hier, um den Spieß umzudrehen. Ja, das musste es sein. Erleichtert atmete er auf. Okay, das Spiel konnte weitergehen. Und so verschwand der junge Mann wieder zwischen den Regalen, unwissend, dass er von nun an der Gejagte war. Ja? Guten Abend, Oberinspektor Sinclair von Scotland Yard. Und dies ist mein Partner Zuko. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Natürlich. Hier? Ich dachte, Inspektor Cromwell leitet die Untersuchung. Das tut er auch. Aber der Yard will, dass jede mögliche Spur verfolgt wird. Davon ist mir aber nichts bekannt. Ich habe eine Sondervollmacht. Hier, bitte. Ihr Vorgesetzter ist Sir James Powell? Ja. Oh, bitte. Kommen Sie rein. Danke sehr. Sie müssen verstehen, dass ich nachhaken muss. Natürlich. Mein Name ist Bucknell. Wie kann ich Ihnen helfen? Zunächst möchte ich, dass Sie sämtliche Aufseher hier unten im Foyer versammeln. Alle? Das verstößt aber gegen die Sicherheitsbestimmungen. Ich entbinde Sie von der Verantwortung. Bitte, wie Sie meinen. Ich werde die Kollegen über Funk herrufen. Das wäre gut. Und worum geht es bei der ganzen Aktion? In erster Linie will ich Ihre Kollegen aus der Gefahrenzone bringen. Was denn für eine Gefahrenzone? Die dritte Etage. Genauer gesagt die Spielwarenabteilung. Clint Cassidy hatte den dunkelbraunen Lieferwagen an der Front des Kaufhauses vorbeigelenkt und fuhr nun die Rampe zur Tiefgarage hinunter. An einem Pfahl, auf dem ein grau lackierter Kasten montiert war, stoppte der Detektiv und steckte seinen Spezialschlüssel in die Anlage. Das Tor öffnete sich. Cassidy parkte den Van nahe der Nottreppe, stieg aus und ging zum Heck. Noch einmal blickte er sich verstohlen um. Dann zog er mit einem Ruck die Tür des Transporters auf. Jane und Shaw lagen gefesselt auf dem harten Boden des Laderaums. Noch immer waren sie bewusstlos. Eine dämonische Freude wallte in dem Verbrecher auf, als er daran dachte, welches Schicksal die beiden Frauen erwartete. Gerade wollte er Shaw aus dem Wagen zerren, als plötzlich die Stimme seines Meisters hinter ihm ertönte. Wir sind nicht allein. Meister, hast du mich erschreckt? Es ist noch jemand im Kaufhaus. Ja, natürlich, die Aufpasser. Nein, ich habe einen Mann gesehen. Er trug eine Totenkopfmaske. Er trug was? Ich will, dass dieser Kerl ausgeschaltet wird. Ja, natürlich, ich kümmere mich darum. Wo hast du ihn gesehen? In der ersten Etage, bei den Parfums. Okay, und was ist mit den beiden da? Ich werde sie nehmen. Aber pass auf die Wärter auf, die sind überall hier im Haus. Ich habe keine gesehen. Das ist unmöglich. Es waren keine da. Vielleicht hattest du nur Glück. Das Glück ruft nur der Feigling an. Dass die Wärter nicht da sind, muss einen anderen Grund haben. Aber das kann uns doch egal sein. In wenigen Stunden lebt hier sowieso kein Mensch mehr. Dann gehört das ganze Kaufhaus uns. Also gut, beseitige du diese Witzfigur und ich gehe mit den Frauen in die dritte Etage. Alles klar. Und vergiss nicht, diesmal schießt du, um zu töten. Wie könnte ich das vergessen, Meister? Mist, jetzt ist es aber wirklich dunkel geworden. Hey, ist doch klasse, dann entdeckt man uns nicht so leicht. Hier oben scheint eh niemand Wache zu halten. Umso besser. Bin gespannt, was... Oh, warte mal. Hey, wo willst du denn hin? Ich hab was gesehen. Was machst du denn da? Schau mal, eine Figur von Jack the Ripper. Das wäre genau das Richtige für meinen Bruder. Ja, schön. Und jetzt stell sie wieder weg. Mann, warum bist du nur so uncool? Wir haben gesagt, dass wir nichts mitnehmen. Tue ich doch gar nicht. Ich schaue mir nur die Figur an. Oh, scheiße, das wollte ich nicht. Mach das verdammte Ding aus. Ich weiß nicht, wo. Gib her, gib her. Wenn du so weitermachst, fliegen wir bestimmt auf. Hab ich vorhin niesen müssen oder du? Okay, okay. Dann sind wir jetzt quitt. Hey, wow. Was ist? Da hinten, die Wand. Boah, so viele Puppen. Das will ich mir ansehen. Mach bloß keinen Scheiß. Ich doch nicht. Wie viele das wohl sind? Hunderte. Kostet mit Sicherheit ein Vermögen. Klar, wir sind hier bei Harrods. Was Da, eine Puppe. Was hast du denn jetzt wieder angestellt? Gar nichts. Ich habe das Ding nicht mal berührt. Aber die Puppe läuft doch nicht von alleine. Antje, ich schwöre dir, dass ich die Puppe nicht... Oh, fuck! Die bewegen sich ja alle! Ob wir irgendwo einen Kontakt ausgelöst haben? Lass uns lieber schnell von hier verschwinden, bevor... Clint Cassidy hatte die erste Etage erreicht. Jetzt wunderte er sich ebenfalls, wo die Wärter geblieben waren. Zum ersten Mal überkam ihn das Gefühl, dass vielleicht doch nicht alles so glatt laufen würde, wie er gedacht hatte. Hinter einem Werbepfeiler verharrte der Detektiv und lauschte konzentriert. Da, ein Geräusch. Cassidy grinste, umklammerte seine Waffe noch fester. Fast völlig geräuschlos schritt er durch die Abteilung. Er spähte schon bald den Eingang zur Parfümerie. Er sah zwei runde Ständer mit Sonnenbrillen, ganz in der Nähe das verhaltene Glühen der Nachtbeleuchtung. Und in ihrem Widerschein ein Schatten. Der Killer machte sich sprungbereit, während sich der Schatten in Bewegung setzte und auf ihn zukam. Cassidy spannte jeden Muskel, als sich Konturen aus der Dunkelheit schälten. Es war der Mann mit der Totenmaske, der vor ihm über den Flur huschte. Der Killer zählte rückwärts. 3, 2, 1. Mit einem Satz sprang er aus seiner sicheren Deckung. Don Graves blieb abrupt stehen, starrte in die Mündung der Pistole und noch bevor er reagieren konnte, drückte Cassidy ab. Okay, Leute. Das hier ist Oberinspektor Sinclair. Er wird euch jetzt einige Instruktionen erteilen. Bitte, Mr. Sinclair. Guten Abend. Wir haben den dringenden Verdacht, dass es heute Nacht zu einem Großeinsatz kommen könnte. Und ich möchte Sie bitten, sich vorerst zurückzuhalten und die Überwachung meinem Kollegen und mir zu überlassen. Sie wollen das ganze Kaufhaus alleine überwachen? Nur die dritte Etage. Dort, wo der Mord passiert ist. Und was soll da geschehen? Alles, was ich sagen kann, ist, dass Sie sich in Lebensgefahr begeben, sobald Sie die dritte Etage betreten. Deshalb noch einmal. Halten Sie sich bereit, aber greifen Sie erst ein, wenn ich Sie über Funk dazu auffordere. Und was sollen wir so lange machen? Warten Sie im Erdgeschoss. Das wäre alles. Vielen Dank. Nun, ihr habt gehört, was der Oberinspektor gesagt hat. Verteilt euch hier unten und wartet auf weitere Anweisungen. An die Arbeit. Ich danke Ihnen für die Unterstützung, Mr. Bucknell. Sie wollen jetzt in die dritte Etage, nehme ich an. Richtig. Tja, also, wissen Sie, ich bin für die Männer hier sowas wie eine Vertrauensperson. Können Sie nicht wenigstens mir verraten, um was es geht, Sir? Können Sie schweigen? Oh ja, wie ein Grab. Ich auch. Ja, trotzdem viel Erfolg. Danke. Komm, Soko, wir nehmen die Treppe. Okay. Mann, John, hast du da eben dick aufgetragen. Du meinst das mit dem Großeinsatz? Ich an deren Stelle würde jetzt keinen Fuß mehr in die Spielwarenabteilung setzen. Dann war ich also überzeugend, ja? Das war hier, in der ersten Etage. Komm, durch die Tür. Ja. Deckung suchen. Ich hatte mich hinter einen Schreibtisch geworfen und blieb kurz liegen. Dann setzte ich mich auf, hörte das Keuchen meines Partners, der hinter ein Regal in Sicherheit gesprungen war. Soko, alles in Ordnung? Ja, nur ein Streifschuss. Hast du gesehen, wo der Kerl steckt? Ich glaube rechts von dir. Verdammt! Bist du getroffen? Nein, aber er sitzt eindeutig nicht rechts von mir. Wir sind so nah am Licht. Der Typ kann uns sehen. Warte. Bucknell? Bucknell, bitte kommen. Bucknell hier, was gibt's? Können Sie das Licht einschalten? Wir haben hier eine gefährliche Situation. Kein Problem, Sir. In 10 Sekunden. Danke. Sinclair aus. Bucknell hatte nicht gelogen. Kaum, dass ich das Funkgerät in meiner Jackentasche verstaut hatte, flutete plötzlich grelles Neonlicht durch die Verkaufsräume. Jetzt war der Angreifer wenigstens nicht mehr völlig unsichtbar. Was hast du vor? Ich versuche es noch einmal von der anderen Seite. Halt du die Augen offen. Ja, klar. Ich habe ihn gesehen. Wo? Hinten links, hinter dem Bücherregal. Dann nehmen wir ihn in die Zange. Okay. Auf 3. 1, 2, 3. Ja. Er rennt weg. Den kaufe ich mir. Hey, stehen bleiben. Na gut, wie du willst. Ich hatte den Angreifer getroffen. Der Mann lebte noch, hatte aber eine schwere Bauchwunde. Ich verband ihn notdürftig, nahm ihm die Waffe ab und benachrichtigte Bucknen. Dann kehrte ich zu Zuko zurück. John, hierher! Was ist? Ein Toter. Wer ist das? Weiß ich nicht. Ein junger Mann mit einer Totenkopfmaske. Verdammt, was wird hier nur gespielt? Ich blickte zur Glastür und hatte den Eindruck, eiskaltes Wasser ins Gesicht zu bekommen. Im Türrahmen stand höhnisch lachend Sinistro, der Dämon, diese kopflose Ausgeburt der Hölle, die erst Bill und dann mir nach dem Leben getrachtet hatte. Und er war nicht allein. Über seinen breiten Schultern lagen die reglosen Körper zweier Frauen, die ich nur allzu gut kannte. Jane und Chao. Lass sie runter, du Schwein! Du willst sie haben? Dann hol sie dir! Er ist verschwunden! Dreimal darfst du raten, wohin? Die Spielwarenabteilung. Wir rannten los, nahmen 3-4 Stufen auf einmal. Schon von Weitem hörten wir die Schreie. Dort oben war die Hölle los. Als wir die 3. Etage erreicht hatten, liefen wir in verschiedene Richtungen. Zuko hetzte durch die linke Tür, ich durch die rechte. Ich war noch nicht ganz in den Verkaufsraum geschlüpft, als mich die erste Puppe ansprang. Bist du wohl, du Biest! Das kleine Monstrum explodierte, doch schon war das nächste da. Die Puppe versuchte, mir einen Nagelpfeil ins Bein zu stoßen. Und auf einmal erkannte ich das ganze Ausmaß der Attacke. Um mich herum bewegte sich alles. Die Puppen waren überall, hatten Messer, Stechwerkzeuge und Knüppel in ihren kleinen Händchen. Und in meinem Magazin befanden sich nur noch 2 Kugeln. Schon wieder setzte eine der teuflischen Puppen zum Angriff an. Ich steckte die Beretta ein, griff nach meinem Hemdkragen und zog. Als mein Kreuz zum Vorschein kam, wichen die Puppen zurück. Für den Moment war ich sicher, dachte ich. Denn schon hörte ich das spöttische Gelächter meines Feindes. Geisterjäger, du glaubst doch nicht im Ernst, dass du auch nur die geringste Chance hast. Ich hab dich schon einmal besiegt. Aber diesmal liegen die Dinge anders. Der Dämon zeigte auf den Boden. Vor seinen Füßen lagen Jane und Chao, ohnmächtig, wehrlos. Und während Sinistro triumphierend seine Arme vor der Brust verschränkte, setzten sich die Puppen blitzartig in Bewegung. Bevor ich etwas unternehmen konnte, formierten sie sich um die beiden Frauen und hoben ihre Waffen. Sinistro brauchte nur den Befehl zu geben und Jane und Chao waren verloren. Und jetzt, Geisterjäger, nimm dein Kreuz ab und wirf es weg. Zuko hörte die Schreie, rannte so schnell er konnte an den mit Spielzeug vollgestopften Verkaufstischen vorbei und erreichte schließlich die Spielwaren. Ihm bot sich ein Bild des Grauens. Puppen hatten die gesamte Abteilung überschwemmt. Lebende Puppen. Und dann entdeckte er die beiden mit letzter Kraft um sich schlagenden Mädchen, die unter den Körpern der Puppen regelrecht begraben wurden. Der Chinese reagierte sofort, wirbelte die verfluchten Spielzeuge durcheinander, schmetterte sie zu Boden. Ich ließ mein Kreuz, meine stärkste und in diesem Fall vielleicht einzige Waffe gegen die Puppen, zu Boden gleiten. Sinistro hatte mich in der Hand. So ist es gut, Sinclair. Wenn ich mit dir fertig bin, werden meine Puppen jeden hier im Kaufhaus töten und morgen um 10 pünktlich die Tore öffnen. Es wird ein Massaker, das meiner würdig ist. Lass die Frauen in Ruhe! Nein, ich werde sie umbringen. Ebenso wie dich. Ich habe das Kreuz fallen lassen. Das war auch gut so. Sonst wären die beiden schon tot. Was willst du von mir? Leg dich auf den Bauch, damit meine Puppen dich zerreißen können. Nein. Sollen die Frauen sterben? Ich denke, das tun sie sowieso. Ganz wie du willst. Dann beobachte, wie sie deinetwegen ihr Leben lassen. Nein, warte. Zu spät. Es war Zuko, der völlig abgehetzt hinter einer Verkaufswand auftauchte und auf Sinistro schoss. Die Silberkugeln konnten den Dämon zwar nicht vernichten, aber er war für einen Moment abgelenkt. Und in dieser Sekunde zog ich meinen Dolch und warf ihn in seine Richtung. Der Dolch hatte Sinistro in die Brust getroffen. Ich bückte mich, griff nach meinem Kreuz und warf es Zuko zu, der dem Dämon viel näher stand als ich. Hier, Zuko! Und jetzt stirb, Sinistro! Der Dämon war vergangen und mit ihm die dunkle Macht, die den Puppen ihr unseliges Leben verliehen hatte. Starr und regungslos kippten die Spielzeuge einfach zur Seite, als wären sie von einem Kind achtlos liegen gelassen worden. Der Albtraum war vorüber, endgültig. Die deutschen Mädchen waren mit zwei blauen Augen davongekommen. Die Puppen hatten ihnen zahlreiche tiefe Schnittwunden zugefügt, aber zum Glück war keine der Verletzungen lebensgefährlich. Jane und Shaw erwachten erst viele Stunden später. Und sie wunderten sich tatsächlich, dass sie noch am Leben waren. Ihre Geschichte trieb Mir und Zuko einen Schauer nach dem anderen über den Rücken. Clint Cassidy überlebte den Transport ins Krankenhaus zwar, aber er sollte es nie wieder verlassen. Sein unendlicher Hass auf die Menschheit hatte seinen Verstand verwirrt. Aus dem Killer war ein schwerer Fall für die Psychiatrie geworden. Ein haarsträubendes Abenteuer war endlich zu Ende gegangen. Trotz der vielen Opfer hatte ich Mut gefasst. Der schwarze Tod hatte schon wieder eine Niederlage einstecken müssen. Er war nun geschwächt und meine Chancen, ihn in einem letzten Duell vernichten zu können, standen noch nie besser. Er bereitete die Mahlzeiten selber zu. Heute gab es deftigen Einkopf. Einkopf. Das lassen wir drin. Hast du vielleicht von dem Feuer in dem Mund... Natürlich. Der Geister, der Geisterjäger. Ich bin Ihnen zugeteilt worden und werde Sie mit allen Belangen unterstützen. Dann werden Sie verstehen, dass uns sieht's... Mein Partner verdrehte die Augen und sackte zu Boden, wobei er mit seinem Körper den Kanten verteilte. Ihm bot sich ein Bild des Grauens. Puppen hat den gesamten Abteil umschwemmt, neben Puppen, und dann deckt beiden Blitzkraft. Was soll das alles? Ich dachte, sie wären wegen... Ihr Sohn? Du hattest es. Schnell, holt ihn an Bord, er ersäuft. Nee. Sag mir... Entschuldigung. Noch eine dumme Bemerkung und du wirst dir wünschen. Noch eine. Jetzt bin ich irgendwo ausgestöpselt, glaube ich. Er wusste, dass der Dämon, der den Unanruf... Im Sarg lag Myxin, der Magier. Seine Augen hatte er vor der Brust gekreuzt. Wart schon fertig?